Und wenn am Abend sowas wie Frieden scheinerlich still aufs Land niedersinkt und nur noch leise von fernen Straßen der rollende Lärm bis hierher dringt. Und die paar Freunde, die noch geblieben, schweigen und trinken aus Flaschenbier. Vielleicht, dass der Mond noch zwischen den Wolken hervorscheint und es erklingt ein Klavier, die B-Dur von Schubert. Im Rhododendron schlägt sogar noch die Nachtigall. Und die Geliebte legt ihren Kopf in deinen Schoß, dann denkst du schon mal, geht's nicht auch so, geht's nicht auch so, so geht es nicht. Zu viele haben uns schon verlassen, nicht nur solche aus Feigheit und Gier, nicht nur die cleveren Zeitgeist-Surfer, nicht nur die ewigen Commis-Voyageurs, nicht nur die Trittbrettfahrer und Stricher, die kommen und gehen im Wechselwind, die Armen im Geiste, die gläubigen Kinder, die aber gar nicht so dämlich sind, aber die vielen, die kämpften und hofften, enttäuscht von der Hoffnung, der Wirklichkeit auch. Verletzt aus vielen sinnlosen Schlachten und solche mit rasender Wut im Bauch. Geht's nicht auch so? Geht's nicht auch so? So geht es nicht. Wer hätte denn gedacht, es sind die Warlords, längst schon wieder über den Fluss. Und endlich erlöste Friedensfreunde bieten ihnen den Schulterschluss. Und braven Burschen glänzen die Augen vor Blitzkriegfreuden und immer mehr. Schlafen auf Schächten und unter Brücken. Dabei überquellen die Märkte und schwer schaukeln die vollen Schiffe im Hafen. Am Kai winken Kinder und spritzen sich tot. Von fernen Inseln schicken die Eltern Kränze und rufen nach dem Schafott. Geht's nicht auch so? Geht's nicht auch so? So geht es nicht. Die toten Ahnen, die bleichen Gerippe, kriechen aus ihren Gräbern hervor, gestützt von jungen, strahlenden Helden, Körper gesteilt, Handys am Ohr. Säuseln sie ihre alten Parolen, denen man gierig und nickend lauscht, beim Börsengekreisch, den leisen Geschäften, dem ständigen Jahrmarkt, der dröhnt und rauscht, dirigieren die alten und neuen Aufklärer, diesmal als Clowns geschminkt, den Ablacherchor der Ahnungslosen, bis man sie in die Kulissen winkt. Geht's nicht auch so? Geht's nicht auch so? So geht es nicht. Nein, nun auch nicht, wenn sowas wie Frieden scheinheilig still aufs Land niedersinkt und mancher Glockenschlag da Herz bei Herzen lag, leise wieder klingt.